1. Als Jacob bemerkt, dass Esau mit verhundet Mannen nahe kam, teilte die Kinder auf Lee, Rahl und die beiden Magda auf. 2. Positioniert die Magda mit ihren Kindern ganz vorn, dahinter Lee mit ihren Kindern und zuletzt Rahl mit Joseph. 3. Jacob selbst ging jedoch voran und vernate sich siebenmal tief zur Oda, bis seinen Bruder erreicht hat. 4. Daraufhin lief Esau im entgegen, umarmte ihn, fiel ihm den Hals und kast ihn, wo bei beide weinten. 5. Als Esau dann aufblickt und die Frauen mit den Kindern sah, fragte wer sind die Personen bei dir? Jacob antwortet, das sind die Kinder, die Gott deinem Diener geschenkt hat. 6. Daraufhin traten die Magda mit ihren Kindern nah und vernaten sich für Esau. 7. Danach kamen Lee und ihre Kinder und vernaten sich ebenfalls, zuletzt traten Joseph und Rahl vor und vernaten sich. 8. Esau fragte, was sollte diese ganz Zug von Tyren, dmich begegnet bin? Jacob erwidert, ich wollte damit die ganze meins Hirn gewinnen. 9. Esau sagt, ich besitz bereits Jenig, behold, mein Bruder was dir gehort. 10. Jacob entgegnet, nein, bitte. Wenn ich in deinen Augen nade gefunden habe, dann nimm mein Geschenken, denn dein Angesicht zu sehen war für mich, als sei ich das Angesicht Gottes, da du mich so nadig empfangen hast. 11. Nimm doch diese Segensgeschenken, das ich dir gebracht habe, denn Gott hat mich reich gesegnet, und ich habe überfluss. Drängte Esau so lange, bis diese das Geschenk anem. 12. Danach sagt Esau, lass uns aufbrechen und weitersehen, ich werde vor dir hersehen. 13. Jacob antwortet ihm, mein Herr weiß, dass die Kinder noch klein sind und das ich sorgen scharf und rinder bei mir habe, werde ich sie auch nur einen Tag lang zu se antreiben, werde die gesamte Herd sterben. 14. Mein Herr moge bitte vor seinem Diener vorsehen, ich werde jedoch langsam und behutsam weitersehen, entsprechend der Belastbarkeit der Herd und der Kinder, bis ich meinen Herrn in sehr erreich. 15. Esau erwidert, dann mochte ich wenn extends einige meiner Männer bei dir lassen. Jacob antwortet, wozu das? Es genet mir, wenn ich nade in den Augen meins Herrn find. 16. An diesem Tag kehrte Esau auf seinem Weg nach seiner Zurück. 17. Jacob zog jedoch weiter nach Sukkot und bot sich dort ein Haus, warend a für sein wie Hutten errichtet, die Schalb word der Ort Sukkot genannt. 18. Als Jacob aus Mesopotamien zurückkehrt, erreicht wohlbehalten die Stadt Sichem im Land Canaan und schlug dort sein Lager vor der Stadt auf. 19. Das Feldstück, auf dem sein Zelt aufgeschlagen hat, kaufte von den Sonen Hamas, dem Vatasichems, verhundet Kesseter. 20. Dort errichtet einen Altar und nannte ihn den Gott Israels.